Nummer 89 unbekannt. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Elmore Leonard. Teil 1. April 1976, 12.10 Uhr, Mr. Paris Suite im Poncha Train. Da ist gar nichts Geheimnisvolles dran. Mein Job ist es, verschollene Aktionäre zu finden, Leute, die Aktien wissen, aber nichts davon wissen. Ich habe ganz vergessen zu fragen, was Sie trinken möchten, Mr. Jack Ryan. Nachforschungen und Zustellungen. In diesem Beruf kannst du Pfadfinder sein, Menschenfreund oder Schürzenjäger. Es gibt viele Frauen, die einsam oder dankbar sind. Du kannst den Leuten Druck machen, sie richtig piesacken, wenn du darauf stehst. Oder du kannst Glück wünschen, ohne sie rumzuschubsen. Wir machen doch alle diese Reise, oder? Warum sollen wir uns gegenseitig das Leben schwer machen? Aber engagier dich nie persönlich, hätte er hinzufügen können. Regel Nummer 1. Geh nie so nah heran, dass die Leute dir leid tun. Wenn du das tun willst, geh zur Heilsarmee. Nichts, danke. Höchstens ein Wasser. Aber ein Aktionär weiß doch, dass ihm Aktien gehören. Sofern noch lebt, meine ich. Sie würden sich wundern. Es kann zum Beispiel sein, dass er sie vor 30 Jahren irgendwo hingelegt und vergessen hat. Oder jemand erbt die Aktien, sieht aber nie nach, worum es sich dabei handelt. Also liegen sie jetzt vergraben unter einem Haufen alter Papiere in irgendeiner Schublade. Und wie kommen Sie ins Spiel, Mr. Pierce? Ich gehe zu einer Gesellschaft, die es schon zur Zeit der Depression gegeben hat, als ihre Aktien wenig oder gar nichts wert waren, und sage, wenn Sie mir eine Liste Ihrer Aktionäre geben, zu denen Sie die Verbindung verloren haben, dann will ich mal sehen, ob ich für Sie Ihren Aufenthaltsort feststellen kann, auf meine Kosten. SWR1, Verkehrsservice, Achtung, Autofahrer auf der A65 Ludwigshafen-Karlsruhe. Zwischen Neustadt Süd und Landau Zentrum kommt Ihnen ein Falschfahrer äußerst recht. Wollen Sie nicht? A65 Luft zu Neustadt Süd Zentrum. Und die geben es einfach? Warum nicht? Ich mir vorstellen, dass ich die Gesellschaft wäre, irgendeiner Form von Betrug auszusetzen. Glauben Sie mir, Mr. Ryan, an dem, was ich tue, ist nichts Fragwürdiges. Trotzdem, Sie haben recht. Manche Gesellschaften sind zurückhaltend. Was ich in diesen Fällen tue, ich mache die Bekanntschaft von jemandem aus dem mittleren Management der Gesellschaft und bitte ihn, mir diese Liste zu besorgen. Was kostet Sie das? Kein Cent. Naja, vielleicht schicke ich ihm eine Kiste Scotch oder so. Und dann versuchen Sie, den verschollenen Aktionär aufzutreiben. Richtig. Ich stelle fest, wo er wohnt und sage ihm, dass ich von einer bestimmten Sache weiß, die ihm gehört und die einen gewissen Wert darstellt. Sie sagen ihm nicht, dass es sich um Aktien handelt? Nein, damit würde ich ihm zu viel verraten. Zuerst bitte ich ihn, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, nach der er mir einen bestimmten Anteil des Werts als Finderlohn abgibt. Und wenn er das tut, sage ich ihm, worum es sich handelt. Darf ich fragen, wie hoch Ihr Anteil ist? Das kommt ganz darauf an. Manchmal, wenn eine Menge Arbeit damit verbunden ist, bis zu 50%. Ja, also kratzt sich der Bursche am Kopf und überlegt, was er wohl besitzen könnte. Manchmal stöbert er herum und findet die Aktien. Oder erinnert sich nach all den Jahren daran und ich habe Pech gehabt. Aber wenn er nicht weiß, worum es sich handelt, dann unterzeichnet er die Vereinbarung und alle sind glücklich. Ich kann mir vorstellen, dass der Inhaber der Aktien nicht glücklich darüber ist, etwas, das ihm gehört, mit jemandem zu teilen, den er gar nicht kennt. Man erlebt die unterschiedlichsten Reaktionen. Die meisten Leute sind sehr dankbar. Sie bekommen etwas, das sie verloren haben, und sie betrachten die Zahlung als eine Art Finderlohn. Wenn man es so sieht. Irgendwas an dem warmherzigen, freundlichen Mr. Parris irritierte Jack. So, jetzt sagen Sie mir, was Sie haben, das mehr wert ist als $200 am Tag. Jack erzählte ihm, dass Robert Leary Jr. nie unter der Adresse gemeldet war, die Mr. Parris ihm am Telefon gegeben hatte. Dass aber der Mann, dem das Haus gehörte, 1941 gestorben sei und sein gesamtes Vermögen seinen Kindern hinterlassen habe. Bis auf 3000 Stammaktien im Wert von $1 pro Stück, die er einem langjährigen Hausangestellten namens Robert Leary vererbt habe. Ah, also das war sein Vater. Er erbt die Aktien, der Sohn wird zu der Zeit geboren und er lässt sie auf seinen Sohn umschreiben, damit der Junge aus College gehen kann und es nicht nötig hat, Dienstbote zu werden wie sein Vater. Von einem College weiß ich nichts, aber der Mann, den Sie suchen, hat einige Zeit in staatlichen Einrichtungen verbracht. Ich habe einen Freund bei der Polizei von Detroit. Das ist ein guter Platz für einen Freund. Ich war heute eben und habe mir ein paar Notizen gemacht. Sind Sie bereit? Ich kann es kaum erwarten. Robert Leary Jr., auch bekannt als Bobby Lear, wuchs nach dem Tod seiner Leibpflegeeltern auf. An die Namen komme ich notfalls ran. Besucht die Cass Technical High School, geht nach kurz eingezogen und nach Vietnam geschickt, wo er während eines Artilleriesperrfeuers einen schweren Nervenzusammenbruch erleidet. Mehrere Lazarettaufenthalte schließen sich an. In Vietnam, in Japan, in Hawaii und schließlich im Valley Forge General in Phoenixville, Pennsylvania, aus dem er als dienstuntauglich entlassen wird. Er bekommt einen ehrenvollen Abschied und kehrt nach Detroit zurück, wo er beginnt, Menschen umzubringen. Mein Gott. Das steht da? So ist es aufgeschrieben. Er schlägt eine Frau namens Thelma Simpson mit bloßen Fäusten tot. Angeblich seine Freundin. Zu diesem Zeitpunkt war Leary verheiratet, aber in keinem der Polizeiberichte wird seine Frau erwähnt. Zwei Tage später erschießt er einen Dealer namens Eugene Bailey, den er in Verdacht an Thelma nachgestiegen zu sein. Bei einer Verhandlung wird Leary für unzurechnungsfähig erklärt und ins Landeskrankenhaus in Northville eingewiesen. Nach 6 Monaten wird er als geheilt entlassen. Leary wird wegen versuchten Mordes an Ronnie Hughes in einem Drogenschuppen am Orchestra Place verhaftet und auf Kaution freigelassen. Eine Woche später wird Hughes vor einer Bar an der Woodward von einem unbekannten Täter erschossen. Leary marschiert in das Veteranenlazarett in Edmond, er sei Agent der Vereinigten. Er bleibt für Narkoba. Leary schießt in der Innenstadt. Die lautet auf Schussverletzung, die zu 3 Jet weiß auf Geschichte in die Pennsylvania State Hospital verlegt und 3 Monate später entlassen. Ein Polizeispitzel, der Leary kennt, behauptet: Bobby hat gesagt, er hätte keine Angst, länger im Gefängnis sitzen zu müssen, weil er eine Nummer hat, die er abziehen kann. Leary erzählt einem staatlichen Psychiater, dass er 20 Menschen getötet hat. Nach dem Mord an einem Drogendealer nennt er den Cops die Namen von 10 seiner Opfer. Die meisten wohnten in Learys Nachbarschaft und waren in Drogengeschäfte verwickelt. Kaum jemand vermisst sie, bestimmt nicht die Cops. Leary wird wegen Mordes an Smith angeklagt, für unzurechnungsfähig erklärt und nach Ypsilanti eingewiesen. In den 5 Jahren seit seiner ersten Verhaftung verbringt Leary nur ein paar Monate an einem Stück im Gefängnis. Die Psychiater, die zu seinen Prozessen kommen, erklären, dass er an paranoider Schizophrenie leidet, einer im Grunde unheilbaren Geisteskrankheit. In seinem kürzlich erfolgten Antrag aber behauptet Leary, er hätte die Psychiater belogen, damit sie glaubten, er sei geisteskrank, erklärt, er sei von jetzt an geistig gesund und fordert in einem Anhörungsverfahren seine Freilassung. Die Jury glaubt Leary und man lässt ihn wieder frei. Es ist 2 Monate her. Das sieht nicht gut aus, oder? Ich erzähle Ihnen noch, was das nicht gut aussieht. Außer mir sucht noch jemand nach ihm. Ich habe eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Robert Leary Jr. dringend gesucht und meine Telefonnummer. 2 Typen haben angerufen und jeder hat gesagt, er wäre Leary und weshalb ich ihn sprechen möchte. Einer wollte mich um 9 am Busbahnhof treffen, ist aber nicht gekommen. Wenigstens habe ich ihn nicht gesehen. Vielleicht ist er doch da gewesen und hat einen Blick auf mich und meinen Wagen geworfen. Also, Sie wollen sagen, der Auftrag könnte ein bisschen schwieriger werden, als es zunächst aussah, oder? Es geht weniger darum, dass es schwieriger ist, als dass ich mit Leuten zu tun habe, die aufeinander schießen. Naja, ich meine, wenn der Anreiz für Sie etwas größer wäre, ich kann verstehen, dass Sie sich Sorgen machen bei einem Mann, der Leute umbringt. Ja, scheint wirklich ein Hurensohn zu sein, Bobby Lear. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum Sie persönlich mit ihm zu tun haben sollten. Ich will ja nur, dass Sie feststellen, wo er sich aufhält. Sie haben was von einem größeren Anreiz erwähnt. Ich dachte, vielleicht ist ein prozentualer Anteil besser als ein Stunden- oder Tagessatz. Falls Sie seinen Aufenthaltsort ermitteln und ich mit ihm eine Vereinbarung treffe, sagen wir 10%. 10% von was? Den Aktien? Dem ganzen Theater. Die Aktien sind nur $1 pro Stück wert, oder? 1941 war das so. Ihr aktueller Wert liegt jetzt bei etwa 300.000. Mit den aufgelaufenen Dividenden könnten es nur ein paar Tausend mehr sein. Jack stellte sich das Geld vor. 30 Riesen. Eine schöne, runde Summe. Aber er wollte sicher gehen. Ich krieg 10% von 300.000. Wenn Sie ihn finden und wenn ich seine Unterschrift bekomme. 10% von den 300, nicht 10% von dem, was Sie bekommen. Sagen wir 30.000 Minimum. Ich setze eine Vereinbarung auf, damit Sie es schwarz auf weiß haben. 4. April, 16 Uhr. Dick Speeds ziviler Einsatzwagen. Niemand weiß, wo er ist. Niemand hat ihn gesehen, Mr. Speed. Ja, draußen, Tuna Fish. Warum soll er sich verstecken? Weiß nicht. Vielleicht hast du gehört. Redet man über ihn? Ein paar Freunde von ihm. Sie treffen sich und sagen, jemand soll eine Kanone an Bobby Lears Kopf halten. Meinen Sie ihn umbringen? Wären Segen für die Menschheit, auch für unseren Arsch. Vor dem ist niemand mehr sicher. Wer sind die Freunde? Mann, das ist eine schwere Frage. Dick Speed sah Jack an, der griff in seine Tasche und holte noch einen 20er heraus. Tuna Fisch nahm. Die ist ganz schön für einen ziemlich beschissenen Nachmittag. Wer sind die Freunde? Die meisten von ihnen sind Angeber, erzählen viel Scheiß. Wie sie den Mistkerl umpusten, ihm den Gnadenschuss verpassen. Aber einer tut's vielleicht. Sie wissen, wen ich meine. Spuck's aus. Bobby ist einmal wegen bewaffnetem Raubüberfall eingefahren. War ein Deutschpaar und Darlehenskasse. Genau der. Bobby Lear und noch zwei. Bobby Lear wird nicht wiedererkannt, kommt frei. Wendell Haynes ist tot. Bleibt einer übrig. Virgil Royal. Der ist noch Jackson. Ist er. Und ist wieder raus. Also, was sagen die Leute? Dass Virgil einen bestimmten Grund hat, ihn zu treffen. Er will nicht nur der Menschheit einen Dienst erweisen, sondern auch Virgil Royal, kapiert? Was ist mit seiner Frau? Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Tuna Fish dachte nach und schüttelte den Kopf. Los, komm, du hast dein Geld schon gekriegt. Nee, Mann, ich hatte keine Ahnung, dass er mal eine Frau hat. Da war eine Frau, mit der ich ihn manchmal gesehen habe, kann mich nicht an Namen erinnern. Sims. Nee, Verlag. Ich meine, vorhin die Clubs. Aber habe ich sie zusammen gesehen. Frau war immer weise, Perle. Wo ist denn? Nein, ich habe sie vor ein, zwei Wochen gesehen. Am Nachmittag, sie war allein. Die blonden Haare und die Perlen und Wein hat sie auch getrunken. Es hat gedauert, bis ich sie erkannt habe. Sie hat anders ausgesehen. War das in einer Bar? Ja, auf der Cass. Scheiße, mir fällt der Name nicht ein. Unten in der Nähe vom Freimaurertempel. Glaubst du, sie wohnt da in der Gegend? Weiß nicht. Gut möglich. Was war denn anders an ihr? Ja, eigentlich nicht anders. Als ob sie krank wäre. 4. April, 22 Uhr. Jacks Wohnung. Ja? Hattest du Erfolg? Ich hab's nicht richtig geplant. Ich bin von der Wayne University nach Süden gegangen und hab in den Bars nachgesehen. Die Cass runter bis zur Tempel. Und? Ich habe eine Menge Nutten nachmittags ihren ersten Drink schlucken sehen, damit sie wach werden. Aber ich habe niemanden getroffen, der Lee hieß. Wer sagt denn, dass er eine Nutte ist? So sehe ich sie einfach. Und was hast du rausgekriegt? Offenbar glaubt Virgil, dass Bobby Lee das Geld aus dem Überfall behalten und verbraten hat, während er im Bau war. 17 Riesen. Das Geld habt ihr nie gefunden? In Wirklichkeit hat Bobby Lee ungefähr $1,700 von der Kassiererin bekommen. Und die sind nicht wieder aufgetaucht. Die wird er inzwischen ausgegeben haben. Aber in der Zeit wartete Virgil im Gefängnis von Wayne County auf seinen Prozess. Also haben die Jungs von der Staatsanwaltschaft bei einem Verhör versehentlich fallen lassen, dass Bobby 17.000 und nicht nur 1.700 erbeutet und beiseite geschafft hat. So was bringt ihr tatsächlich fertig? Wenn wir auf normale Weise nicht an Bobby rankommen und ihn aus dem Verkehr ziehen können, dann geben wir Virgil eben einen guten Grund. Glaubst du, dass jemand um Bobby trauern wird? Ja, ich. Herrgott, ich brauche ihn lebendig, wenigstens noch ein paar Tage. Was ist mit Mr. Paris? Hast du da was rausbekommen? Heute Nachmittag hatte ich keine Zeit. Morgen vielleicht. 6. April, 16 Uhr. Good Times Bar. Magst du Sex? Klar. Bist du gern auf Reisen? Ich denke schon. Warum verfickst du dich denn nicht? Ich habe 2 Tage nach ihm gesucht. Als ich heute hier reinkam und sie sah, wusste ich sofort, dass sie Lee sind. Kenn ich nicht. Aber Sie kennen doch Bobby Lear. Robert Leary Jr. Wie nennen Sie ihn? Scheißkopf. Haben Sie ihn in letzter Zeit gesehen? Bedienung. Ein Sautern, ein Moulin. Jack nickte. Es war Lees fünfter doppelter Sautern, seit er mitzählte. Was ist mit Learys Frau Denise? Kennen Sie sie? Lee wollte etwas sagen, sah ihm dann aber nur ins Gesicht und starrte ihn an. Kennen Sie sie? Nicht sehr gut. Wissen Sie, wo sie wohnt? Ein Sautern, eine Cola. Lee wandte ihr Gesicht ab und zog sich wieder in sich zurück. Jack sah, wie sie noch einen Schluck Wein nahm. Wenn Sie da hinkommen wollen, wo Sie die Besinnung verlieren, warum spielen Sie dann mit Wein rum? Ich habe meistens Bourbon getrunken mit gestoßenem Eis. Ich habe auch Bier getrunken und Wein, Gin, Wodka, Cuba Libre, Limo, mit Rye Whisky, aber am liebsten war mir Bourbon, Early Times. Um wie viel Uhr morgens fangen Sie an? Verpiss dich. Okay. Wie viel trinken Sie pro Tag? Ich weiß nicht. Was wäre denn angemessen? Wenn Sie nicht arbeiten und Zeit genug haben, würde ich sagen, 4 bis 6 Liter. Kommt drauf an, wann Sie anfangen. Früh. Direkt nachdem Sie gekotzt haben? Vorher, ja. Bevor ich aufstehe. Und Gott sich vielleicht oder piss ins Bett, je nachdem, was zuerst kommt. Willst du mit mir nach Hause gehen? Wenn du so interessiert bist, zeige ich dir, was ich heute Morgen gemacht habe. Ich kenne das. Ich bin schon mal da gewesen. Und wissen Sie was? Ich will nie mehr dahin zurück. Ich bin noch nicht so weit. Warum wollen Sie es noch aufschieben? Weil Sie sich so gut amüsieren? Ich bin noch nicht so weit. Sie sind nah genug dran. Für jeden Tag, den Sie länger warten, trifft es Sie härter, wenn Sie da... Vielleicht wollen Sie den Kopf der Entgiftung schon. Das ist Ihre Sache und ich werde Ihnen... Ihr seid mich anwendend. Verdammt gut, haben Sie mir einen? Was ist los? Belästigt der Mann dich? Hm? Er sucht Bobby. Lee? Hey, warte. Magst du Sex? Was für ein? Was? Was für ein Sex meinst du? Mit einer Frau? Ich weiß nicht. Vergiss es. Hm. 6. April, 20 Uhr. Jacks Wohnung. Störe ich? Was hast du rausgekriegt? Deine neuen Freunde sind wirklich interessante Leute. Mr. Francis X. Paris zum Beispiel. Von 68 bis 72 hat er 4 Jahre in Angola gesessen. Ist das ein Gefängnis? In Louisiana. Wegen Unterschlagung oder sonst einer Art von Betrug, richtig? Falsch. Anstiftung zum Mord. Er ist überführt worden, einem gewissen Raymond Guidre Geld dafür gegeben zu haben, dass er einen anderen Mann 5-mal in die Brust schoss. Guidre wurde angeklagt, aber aus irgendeinem Grund haben sie sich auf Mord 2. Grades geeinigt. Ist mit 8 Jahren davon gekommen. Und mal sehen, war gerade vor 2 Wochen entlassen worden. Kennst du den auch? Raymond Guidre? Nie von ihm gehört. Würdest du mir sagen, was vor sich geht? Das habe ich dir schon gesagt. Paris hat mich beauftragt, Robert Leary zu finden und die Sache mit den Aktien. Ich habe dir alles erzählt, was ich weiß. Darf ich dir einen guten Rat geben? Kümmere dich wieder um deine Zustellung, so schnell du kannst. Sobald ich den Kerl gefunden habe. Ich gebe Paris eine Adresse, das ist alles. Ich muss nicht mal mit Leary reden. Aber mit Paris musst du reden. Du hast mit dem Mann zu tun. Ich arbeite für ihn. Scheiße, mir gefällt das überhaupt nicht. Aber ich bin vielleicht kurz davor, 30 Riesen zu verdienen. Okay. Aber denk dran. Niemand gibt dir Geld für nichts. Es sei denn, du gibst ihm eine Menge mehr, als du denkst. Moment mal, das muss ich mir aufschreiben. 7. April, 2.15 Uhr. Jacks Wohnung. Hallo. Ich bin's leid. Wie sind Sie es? Ich will nicht hier sein. Ich will nicht in mir. Ich kann nicht raus. Wo stecken Sie? Ich bin so müde. Weißt du, was ich meine? Ich weiß. Ich hab so verdammt satt, hier dran zu sein. Ich kann nicht. Verdammt nochmal, ich kann hier nicht raus. Lee, wo sind Sie? Die Kneipe, die macht jetzt zu. Ich muss nach Hause. Geben Sie mir Ihre Adresse. Jack griff nach seinem Notizbuch und schrieb sich Straße und Hausnummer auf. Ein Apartment im ersten Stock, 204. Ich hab ihm gesagt, gehen Sie direkt nach Hause und legen Sie sich ins Bett. Aber lassen Sie die Tür offen. Ich habe ihm gesagt, dass es mir scheißegal ist, was mit ihm passiert, mit dem verdammten Hurensohn. Von wem reden Sie? Mann, von Bobby, was denkst du denn? War er bei Ihnen? Ich meine das im Ernst, das ist nur scheißegal, was mit ihm passiert. Was will er von Ihnen? Ich hab gesagt, dass er mich machen kann, also Rex. Lee, gehen Sie jetzt nach Hause, okay? Ich bin in 20 Minuten da. 7. April, 2.45 Uhr, Hausflur in Lees Mietshaus. Lee, sind Sie da? Lee! Ausgesperrt? Da muss jemand drin sein. Sie erwartet mich, aber ich glaube, sie ist bewusstlos. Lassen Sie mal sehen. Wohnen Sie hier? Ich glaube, ich hab's. Ja. Ihre Freundin liegt auf dem Bett. Trübes Licht fiel auf die Beine, die angezogenen Schlafsack. Das Zimmer roch. Nackte Glühdecke in der Küche. Frühstückstee, eine Milchtüte, geschnittenes Brot. Ich erbohrte auf dem Boden. Jack war ein stark heruntergezogener Jalousie, um das Sonnenlicht abzuschirmen oder was immer da draußen ihr Angst machte. Allein mit ihrer Weinflasche in dem Schaukelstuhl saß und rauchte. Er hatte den Schwarzen ganz vergessen und sah sich nicht nach ihm um. Aber als er sich neben die Couch kniete und die junge Frau ansah, hörte er den leise, aber stetig knarrenden Schaukelstuhl. Wie geht's Ihnen? Prima. Haben Sie hier irgendwo Valium oder sowas ähnliches? Ich habe ein bisschen Librium, glaube ich. Wo? Weiß nicht. Irgendwo. Nehmen Sie auf keinen Fall welche. Sie wachen wahrscheinlich auf und können nicht mehr einschlafen. Aber nehmen Sie keine Pillen, Lee. Haben Sie Verwandte hier? Wo wohnen Ihre Eltern? Nein, ich habe keine. Die wohnen nicht hier. Was ist mit Freunden? Was? Sie kennen doch ein paar Leute. Haben Sie keine Freunde? Scheiße, nein, ich habe keine beschissenen Freunde. Meine Freunde sind verschwunden. Was ist mit Bobby Lear? Den kennen Sie doch, oder? Sie haben gesagt, er hätte Sie angerufen. Warum hat er Sie angerufen? Er wollte, dass ich ihm helfe. Ich habe gesagt, mein Gott, weißt du, wo ich bin? Wo du mich liegen gelassen hast, ganz unten im tiefen Loch. Da bin ich. Ich kann nicht raussehen. Wo ist der Lee? Von wo hat er angerufen? Im Hotel, das Mont-Dingsbums da unten, weißt du. Es Mont Cam, so heißt es. Ein Hotel? Ja, für Huren und. Ich kann nicht. Ich will ihn nicht sehen. Oh Gott, ich kann nicht. Möchten Sie sich ausziehen? Wollen Sie unter die Decke? Lass mich in Ruhe. Lee, ich bin morgen früh wieder da. Gehen Sie nicht weg, okay? Und trinken Sie nichts mehr. Wenn Sie meinen, Sie müssen unbedingt was haben, rufen Sie mich an. Sie haben meine Nummer. Hey, warten Sie einen Moment. Kennen Sie die Frau da drin? Ob ich sie kenne? Wissen Sie, wer sie ist? Sie nicht? Lieso und so, das ist alles. Sie wollen sagen, Sie wissen nicht, wer sie ist? Ich habe heute zum ersten Mal mit ihr gesprochen. Wir haben was getrunken und ich habe gemerkt, dass sie ein Problem hat. Ja, das hat sie. Und Sie wissen ehrlich nicht, wer sie ist? Ja, sonst würde ich Sie nicht fragen. Sie ist Bobby Lears Frau. Ja, aber ihr Name, das ist nicht der Name von seiner Frau, Lee. Ich weiß nichts von ihrem Namen, aber sie ist Bobbys Frau. Scheiße, Sie wissen gar nichts, oder? Ja, einen Moment noch. Kennen Sie ihn? Ich will mit ihm reden. Ich auch. 7. April, 3.30 Uhr. Montcalm Hotel. April, 8 Uhr. Leichenschauhaus, Wayne County. Dort drin werden die Leichen aufbewahrt, die nicht sofort beansprucht werden. Und die in einem fortgeschrittenen Stadium der Auflösung, damit sie ein bisschen fester werden vor der Obduktion. Jack hatte den Eindruck, dass er eine Führung mitmachte. Es war nicht uninteressant, aber ihn interessierte mehr zu erfahren, warum er hier war. Hey Jack, da bist du endlich. Hast du Lust, jemanden kennenzulernen? Dick Speed stand da und redete. Rückte ihm Optionsraum und zwei Kitteln und nicht den Tisch. Hätte dünne Gelder sehen und das Licht, die auf dieser Seite im Weg standen. Von hier kannst du mehr sehen. Wer ist das? Also, du willst ganz nah ran. Wie geht's dir? Mir geht's prima. Das stimmt, ihm war nicht übel. Er hatte keine Spucke im Mund und fühlte sich ziemlich gut. Dann war er sich nicht mehr so sicher. Einer der weißen Kittel ging auf die andere Seite des Obduktionstischs. Es ist der Gerichtsmediziner. Der andere mit der Elektrosäge ist sein Assistent. Und Jack sah nun die ganze Leiche, die vom Brustbein bis zur Scham aufgeschnitten war. Die Eingeweide des Mannes, seine wichtigsten Organe und eine Rippenplatte lagen auf dem Tisch. Es war ein Kadaver ohne Gesicht. Jack starrte den Kopf des Mannes an und merkte auf einmal, dass er auf den nackten Schädel sah. Die Haut mit den Haaren war abgeschält und heruntergezogen worden. Sie lag jetzt mit der Innenseite nach oben auf dem Gesicht. Deshalb schien er kein Gesicht zu haben. Wer ist das? Wenn der Gerichtsmediziner den geringsten Zweifel an der Todesursache hat, nimmt er Proben aus dem Magen, der Leber, zapft ein bisschen Pipi ab, nimmt ein Stück Gehirn. Wo gehst du hin? Ryan ging zum unteren Ende des Seziertischs. Er sah die geöffnete Leiche des Mannes nicht an, sondern hielt den Blick auf die nackten Füße gerichtet. Vorsichtig griff er nach dem Zettel und drehte ihn um, um die Beschriftung lesen zu können. Unbekannte männliche Leiche. Nummer 89. Inzwischen anhand der Fingerabdrücke eindeutig identifiziert als Robert Leary Jr., alias Bobby Lear. Ihr wisst, wer er ist? Wieso hat er dann die Nummer? Und bevor wir das wissen, müssen wir ihn irgendwie nennen. Tot aufgefunden im Montcalm Hotel. Zimmer 312. Du warst nah dran, ne? Du hast es rausgekriegt. Durch seine Frau. Hat sich herausgestellt, dass sie die Weintränkerin mit den blonden Haaren ist. Wo wohnt sie? Wir brauchen sie, weil sie die Verfügungsberechtigte ist. Wie wurde er getötet? Mit einer Flinte. Zweimal mitten ins Schwarze. Der Assistent setzte jetzt das Stück Schädeldecke wieder ein und zog sorgfältig das Haar und die Kopfhaut über den Schädel. Enthüllte dabei allmählich das Gesicht, als ob der Assistent im Schädel eine Robert Leary-Maske anzöge. Mein Gott, der Typ ist ja schwarz. Natürlich ist er schwarz. Das wusstest du nicht? Du suchst nach einem Typ und weißt nicht mal, was für eine Hautfarbe er hat? Ich weiß nicht, warum. Ich hätte es mir denken können bei den Leuten, mit denen er zusammen war. Aber die Sache ist die, seine Frau ist weiß. Und? Ich meine, sie ist weiß. Du meinst sehr weiß, ne? Was ist das? Ich bin mir nicht sicher. 7. April, 13 Uhr. Mr. Paris Suite. Sehen Sie eine weiße Frau, die jemand wie Robert Leary heiratet? Eine Frau, die an der Flasche hängt und kein Einkommen hat, wird nehmen, was sie kriegen kann. Außerdem sucht auch die Polizei nach ihr. Ja, steht sie im Verdacht, ihn getötet zu haben? Jedenfalls wollen sie vernehmen. Mein Freund sagt, es ist ein Mord und sie müssen herausfinden, wer es war. Haben Sie eine Idee? Ich bin einem Typ begegnet und ich weiß, dass er rausgekriegt hat, wo Leary sich aufhielt. In derselben Nacht, als es passiert ist. Dieser Typ kennt Learys Frau. Und Sie sagen, die Cops wissen nicht, wo sich die Frau aufhält? Ja, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ah, Raymond Guidry. Raymond, gib Mr. Ryan die Hand. Der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Ja, Sir. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Raymond arbeitet manchmal für mich bei besonderen Härtefällen. Wenn Sie zum Beispiel Hilfe brauchen für sowas, ist Raymond der richtige Mann. Welche Art Hilfe? Naja, wenn Sie Rückendeckung brauchen, jemand, der aufpasst, dass Ihnen nicht zustößt. Was soll mir zustoßen? Ich suche jetzt nach der Frau. Der böse Bube ist tot. Das ist richtig, aber irgendjemand hat den bösen Buben umgebracht, oder? Übrigens, dieser Mann, mit dem Sie letzte Nacht geredet haben, war das ein Farbiger? Ja. Wir haben hier einen farbigen Burschen, Raymond, der uns vielleicht Probleme macht. Das ist mir egal. Ich habe keine Vorurteile. Wieso sollte uns dieser Mann Probleme machen? Sie hatten gesagt, Sie haben eine Anzeige in die Zeitung. Ich habe sogar noch eine reingesetzt, die morgen erscheint. Lassen Sie mich ausreden, okay? Zwei Leute haben Sie angerufen, ist das richtig? Das ist richtig. Sie hatten den Verdacht, dass jemand nach ihm sucht. Das wusste ich. Und jemand hat ihn auch gefunden. Ich verstehe. Wenn es der Typ war, den ich vor dem Apartment getroffen habe, denkt er vielleicht, ich könnte ihn identifizieren. Etwas in der Art. Mr. Leary ist von uns gegangen, aber hier treiben sich immer noch ein paar unangenehme Leute herum, oder? Da könnten Sie recht haben. Das muss ich auch. In meinem Beruf. Haben Sie sonst noch was? Nein, ich denke, das war's. Dann mache ich jetzt mit der Frau weiter. Ich ereignete sie was. Ein sich Gedanken. Virtual War. Belier? Geh auf dich mit deinem Hof. Ich du hättest Mr. Garland immer kaum deiner Flinte um ist. Andererseits schuldete Bobby ihm auf jeden Fall etwas, ob nun tot oder nicht. Wenn er von Bobby nichts mehr kriegen konnte, wie war es dann mit seiner Frau? Was ist mit dem Geld, auf dem Bobbys Name steht? Hat ihm das jemand vererbt? Etwas in der Art. Bobby schuldet mir Geld. Jetzt ist er tot. Und ich muss das Geld seinem Nachlass kriegen, oder? Was haben Sie dabei zu tun? Es geht Sie einen Scheißdreck an. Ich scheiße, kommen Sie. Was soll's? Sie suchen nach der Frau auch. Wir sitzen in einem Boot. Sie hat keine Ahnung, worum es sich dreht. Und es scheint sowieso niemand zu wissen, wo sie ist. Warum gedulden Sie sich nicht noch ein bisschen? Sie waren in Cairns Bar, in der Gold Dollar, nicht in der Grimes, nicht in der Temple, nicht in der Royal Palm Bar. Ryan ging noch mal zum Standesamt und sah sich die Heiratsurkunde an. Denise Leanne Watson, Beruf Studentin, Geburtsort Bad Axe, Michigan. Das war ihm beim ersten Mal nicht aufgefallen. Ich habe seit Weihnachten nichts von Denise gehört. Ist Ihre Tochter vielleicht auf die Wayne University gegangen? Nein, sie war auf der Detroit Arts of School. Sie hatte mit einem Wahl gemacht. Sie ließ und Wale. Man, die zeichnete Wale, die malte Wale, die schnitzte Wale. Besser als die Eskimos. Nichts Neues von Denise Leary. Was ist mit Virgil Royal? Wir haben mit ihm geredet. Wir haben mit seiner Schwester und seinem Schwager geredet. Den Schwager kennst du übrigens. Tunafish, der dir von Bobby Lee erzählt hat, weißt du noch? Fit ist klein. Jedenfalls sagen sie, er hat die Nacht bei ihnen verbracht. Wir haben wieder mit Virgil geredet und den Nachtportier des Moncam durchs Büro gehen lassen. Er sagt, er weiß nicht. Für ihn sehen sie alle gleich aus. Virgil musste mir laufen lassen. Er ruft mich dauernd an. Er will mit der Frau reden. Er will das nicht. Die Braut sitzt irgendwo rum und weiß gar nicht, wie beliebt sie ist. Denise konnte überall hingegangen sein. Seit 3 Wochen versuchte Jack, sich an ihre Stelle zu versetzen. Ihm kam der Gedanke, dass er nicht nur im Zusammenhang mit dem Geld an Denise dachte. Sie hatte einen Hilferuf ausgestoßen und er hatte sie im Stich gelassen. Vielleicht war es nicht seine Schuld. Sie hatte es sich anders überlegt und war am Morgen, als er wieder in ihre Wohnung kam, verschwunden. Aber das Gefühl ließ ihn nicht los. Er fragte sich, ob es ein Schuldgefühl war. Entweder das oder ein starkes Bedürfnis, sich selbst in den Hintern zu treten. Nochmal dasselbe? Ja, noch ein Early Times aufgestoßener Weiß. Jack saß in einer Bar in Pontiac um 4:30 an einem sonnigen Tag und war noch rund eine Stunde davon entfernt, betrunken zu sein. Er saß bewegungslos da und starrte auf sein Ebenbild in dem getönten Spiegel. Was hatte er hier überhaupt zu suchen? Wenn er weiter trank, bis die Bars um 2 Uhr zumachten, dann wäre er wieder hinüber, würde sich morgen seine Kneipe suchen, die um 7 Uhr aufmachte, dann ein paar Schriftstücke zustellen, damit er das hinter sich hatte, zum Mittagessen ein paar Bier trinken, dann wie üblich auf die Suche nach Denise Leary gehen, die nirgendwo in Keego Harbor, Clarkston, Pontiac zu finden war. Am späten Nachmittag würde er sich schließlich so normal vorkommen wie jeder Trinker, wenn er mit Bourbon begann und mit ihm durch den Abend segelte, immer redseliger, lustiger, interessanter. April 20.15 Uhr, St. Joseph Mercy Hospital in Pontiac. Ich bin letzte Nacht aufgewacht, habe an die Decke geschaut. Und wisst ihr was? Sie drehte sich gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich bin aufgestanden. Solange ich im ersten Schritt des Programms war, bin ich morgens immer wach geworden und habe damit gerechnet, einen Kater zu haben. Ich bin manchmal in einem Hotelzimmer mit einem Mann neben mir aufgewacht, den ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Ich habe ihn angeschrien. Was machen Sie hier? Verschwinden Sie. Mehr hat es am Samstagabend schließlich gereicht. Als ich nach Hause gekommen bin und mich mit meiner 14-jährigen Tochter gestritten habe. Ach, die unglaublichen Wörter, die ich da benutzt habe, als ich das Kind anschrie. Mami in einer ihrer besten Szenen. Diesen Morgen wollte ich. Aber von im Brunnen. Ich war Sonntag und Dienstag auf dem Team. Jennifer sich noch vor den Leiter sich an die Wandte. Vielleicht würde er nur zuhören. Ich war kein Alkoholiker wie der Rest von euch Säufern. Zum Teufel nein. Innerhalb von 2 Jahren bin ich 3-mal gefeuert worden. Meine Frau hat sich scheiden lassen. 2-mal bin ich wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Jack erinnerte sich, wie er Ant vom Haus seiner Schwester entlang geschrammt war, wie er die Zierleiste aufgehoben und in den Wagen geworfen hatte, während sein Schwager mit der Hand sanft über die Ziegelwand fuhr, als wäre die Schramme eine Wunde. Ich hatte immer 2 Sixpacks im Kofferraum. In einer Kühltasche, erinnerte sich Jack, außer im Winter. Den Kofferraum aufmachen, als wäre es ein Kühlschrank, fahren mit der Dose Bier zwischen den Oberschenkeln. Ich kenne leider deinen Namen nicht. Möchtest du ein paar Worte sagen? Vielen Dank. Ich wollte eigentlich nichts sagen oder was erfinden. Aber ich kann euch genauso gut erzählen, wo ich stehe. Ich bin 3,5 Jahre im Programm gewesen. Ich heiße Jack und ich bin Alkoholiker. Ich habe mich gestern und vorgestern betrunken und ich habe gedacht, ich mache vielleicht noch ein paar Tage weiter. Warum ich wieder angefangen habe zu trinken, weiß ich nicht. Vielleicht, weil mein Wagen neue Stoßdämpfer braucht oder König Faruk hat Geburtstag. Der Grund spielt keine Rolle, oder? Ich habe mich betrunken, weil ich zu lange nicht mehr bei einem Meeting gewesen bin. 4 Monate. Und ich habe angefangen, mich auf mich selbst zu verlassen, anstatt auf das Programm. Ich habe vergessen, dass man, wenn man einen Lebenswandel aufgibt, etwas anderes an seine Stelle setzen muss. Sonst hat man nur zu trinken aufgehört, aber innen drin hat man noch immer die alten Empfindlichkeiten und Probleme. Man ist nüchtern, aber unglücklich. Man ist ein schwieriger Mensch, ein trockener Trinker. Ein Freund von mir hat ein Schild in seinem Büro hängen, auf dem steht: Schluss mit dem Blödsinn. Und so empfinde ich es. Oder da möchte ich wieder hin. Ich weiß, dass ich selbst sein kann. Ich muss keine Rolle spielen, niemandem was vormachen. Ich höre jetzt sogar zu, wenn andere reden. Ich kann mich streiten, ohne sauer zu werden. Ich gebe zu, das Trinken hat mir Spaß gemacht. Aber sobald mir klar wurde, dass ich an den nächsten Drink dachte, als noch einer vor mir stand und jedes Mal betrunken wurde, wenn ich ausging, war ich in größeren Schwierigkeiten, als ich wusste. Ihr wisst, was danach kommt. Man trinkt nicht, um sich gut zu fühlen, sondern um sich normal zu fühlen. Um seine Nerven unter Kontrolle zu bekommen. Ich wäre ganz schön blöd, wieder da zu landen, wenn ich mich gut fühlen und ich selbst sein kann, ohne zu trinken. Ich weiß nicht, woher die Vorstellung kommt, wir müssten trinken, um uns selbst zum Ausdruck zu bringen. Jack war unsicher, wie er fortfahren sollte. Ich bin froh, hier zu sein. Und euch sagen zu können, was ich empfinde, anstatt in einer Kneipe zu sitzen und nachzudenken. Außer nicht mehr in Kneipen zu gehen, ist das Beste, was wir machen können, auch aus unseren Köpfen draußen zu bleiben. Es war ein gutes Gefühl, sich zu offenbaren. Er nahm seinen leeren Kaffeebecher und den des Mannes neben ihm, ging zu der Maschine und füllte die Becher. Als er sich wieder hinsetzte, redete eine gut aussehende junge Frau am Ende des Tisches. Sie sagte gerade, das Schild halte sie für eine großartige Idee. Schluss mit dem Blödsinn. Weil das in ihren Augen der eigentliche Zweck des Programms sei. Die Idee, mit der Verstellung aufzuhören und man selbst zu sein. Das hätte sie am meisten überrascht an dem Programm. Der positive Aspekt. Nicht einfach keinen Alkohol mehr zu trinken, sondern, wie Jack gesagt habe, etwas Positives an seine Stelle zu setzen. Eine völlig andere Art zu leben. Nicht mehr nach innen gerichtet, sondern nach außen. Das Mädchen hörte auf zu reden. Jack nippte an seinem Kaffee. Entschuldigung, ich habe einfach zu reden angefangen. Ich habe ganz vergessen zu sagen. Ich heiße Denise. Und ich bin Alkoholikerin. 28. April, 21 Uhr, vor dem St. Joseph Mercy Hospital. Vielleicht ist plötzlich krank. Sein Wagen im Krankenhaus und sagt, er ist krank. Nur jemals. Bobbys Frau bleibt ziemlich dran. Frag ihn doch. Der Mann redet nicht. Er ruft weg. Ich ihn nach, ob Bobbys. Ja, hast du zu benennen. Folgst du dem Mann? Egal, wo er hinfährt. 3. Mai, 22 Uhr, Denise Apartment in Pontiac. Ich bin in eine unangenehme Situation geraten. Danke. Ich war verratet. Eigentlich bin ich's noch immer. Wir leben getrennt. Ich weiß nicht mal, wo er jetzt ist. Bobby war schwarz. Ja? Wir waren nicht viel zusammen, aber die meiste Zeit in Heilanstalten. Deswegen habe ich nicht getrunken, aber ich glaube, es war eine gute Entschuldigung. Klingt besser als die meisten. Jetzt? Ich hoffe, dass ich ihn nie mehr wiedersehe. Aber ich fürchte, das lässt sich nicht vermeiden. Ich will die Scheidung einreichen. Vielleicht stellen Sie ihm die Scheidungspapiere zu. Wäre das nicht was? Wenn Sie die Klage im Oakland County einreichen. 4. Mai, 9 Uhr. Mr. Paris Suite im Pontchartrain. Ich fühle mich zutiefst geschmeichelt, von Ihnen zu hören. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Neger gesehen. Ja. Ja, ich weiß, dass es für Sie eine Überraschung sein muss. Ich eine bin Sache froh, dass kann in der ich jetzt Lage verstehen. Bei Ihren Aufenthaltsort festzustellen. Im St. Charles Hotel in New Orleans habe ich mich immer gewundert, nein, dass ich keinen mehr fand, der einen sicher. Mrs. Putzte. Robert Leary Jr. Das ist mir jetzt völlig klar. Nein, das tut mir leid, Mrs. Leary. Alle Neger sind hier oben nach Detroit gegangen. Ja. Ich würde gerne zu Ihnen kommen, um Ihnen die Einzelheiten zu erläutern. Ich komme am besten mit Ihnen zurecht, wenn ich Sie in Frieden lasse und Sie mich in Frieden lassen. Nein, es ist eine Vermögensangelegenheit. Ich habe da einen wirklich guten Freund gehabt, der ein Neger war. Ein Boy namens Old Jim. Nein, nicht unbedingt, Miss Leary. Ich und Old Jim sind unten bei Grand Isle auf Krebse fangen gewesen. Ja? Man wirft die Dinger in kochendes Wasser und ich kann heute Abend zu Ihnen kommen. Ich kann mich auch woanders mit Ihnen treffen. Zuerst muss man allerdings Lorbeerblätter und Tabasco reintun. War schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich freue mich darauf, Sie zu sehen. Ich esse normal so 5 bis 6. Ja, ma'am. Scheiße. 5 Uhr. Bye, bye. Die gehen runter wie Butter. Um geht's, Raymond. Um Krebse. Was hat sie gesagt? Das hört sich prima an. Raus aus dieser Fleisch-mit-Kartoffel-Gegend und dahin, wo man auch kochen kann. Wie hat sie sich angehört? Überrascht, so als wäre sie aufgewacht. Sie hat wohl nicht damit gerechnet, dass jemand sie anruft. Sie haben mit ihr gesprochen, oder? Das ging nicht anders, um rauszubekommen, wo sie wohnt. Wenn Sie sie besuchen, müssen Sie meinen Namen noch nicht erwähnen, oder? Warum? Falls sie sie fragt, wie sie ihre Adresse rausgekriegt haben. Sie steht nämlich nicht im Telefonbuch. Sind Sie an ihr interessiert? Naja, ich muss zugeben, dass sie ganz gut aussieht. In einer Woche, wenn sie ihr Geld bekommt, wird sie sogar noch besser aussehen. Davon weiß ich nicht. Ich möchte zur Abwechslung meine reiche Braut ficken. Ich mache ihm keinen Vorwurf draus. Sie sind nicht besser oder schlechter im Bett. Darin auch keinen Vorwurf. Es geht mir nichts an, was Sie mit Mrs. Leary vorhaben, wenn wir mit ihr fertig sind. Solange Sie vorhaben, sie zu ficken und nicht mich. Ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nah, aber ich glaube, wenn ich die Wahl hätte... Ich melde mich dann heute Abend wieder bei Ihnen. Ja, wiedersehen. Spürst du es, Raymond? Was? Dieser Junge wird versuchen, mit dem Geld durchzubrennen. Ich glaube nicht, dass er es jetzt schon weiß, aber er wird es versuchen. Thank you. 1989 unbekannt. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Elmer Leonard. Übersetzung und Bearbeitung Jochen Stremmel. Teil 1. Es sprachen Jack Ryan, Udo Schenk, Mr. Paris, Martin Reinke, Denise, Caroline Eichhorn, Dick Speed, Christian Redl, Virgil Royal, Ingo Hülsmann, Raymond Giedre, Andreas Grotgar, Tunerfisch, Nico Eleftheriades, Erzähler Hans-Peter Hallwachs und viele andere. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Bell. Regieassistenz Felicitas Ott. Regie Walter Adler. Rückschnittfunk 2000. Traugie Eckehardt.